Well, let's turn in our Bibles to Isaiah chapter 56. Schlagen wir Jesaja 56 auf, bitte. We want to thank you for giving to the building fund. Wir wollen euch danken, dass ihr für den Baufonds gegeben habt. Our goal is half a million euro. Unser Ziel ist eine halbe Million Euro. By next week. Bis zur nächsten and Woche. We have over 400,000 now. Und wir haben jetzt schon über 400,000 Schillings. No. Euro. Euros. We are over 80% there. Also wir sind schon über 80% dort. And we have a whole week to get the rest. It's great. Und wir haben noch eine ganze Woche, um den Rest zusammenzukriegen. Das ist wunderbar. So. Praise the Lord. Thank you for giving. Danke fürs Geben. And I know it's hurt. It hurt me when I put in there. Und ich weiß, es tut weh. Es hat mir weh getan, als ich es hergegeben habe. It's got to hurt a little bit if it counts. Es muss ein bisschen wehtun, damit es zählt. And I asked my wife if we could put one more pinch in there. Und ich habe meine Frau gefragt, ob wir dann noch ein bisschen was reintun können. And she's got something somewhere, so we'll put. Und sie hat irgendwas noch irgendwo, also. And yeah, this is what it's about. Und das ist das, worum es geht. When the Lord went to the cross, wie der Herr zum Kreuz gegangen ist, he could have made an agreement with his father. Er könnte auch mit seinem Vater übereingestimmt haben. And said, Father, I'll go if it doesn't hurt. Und sagen, Vater, ich mache das, wenn es nicht wehtut. Yeah, no problem. Kein Problem. And I'll put a good show on. Und ich werde auch eine gute Show machen. I'll convince them all that it's painful. Und ich werde sie alle überzeugen, dass es wehtut. But I don't want to go to the cross if it hurts. Aber ich möchte nicht zum Kreuz gehen, wenn es wehtut. And it's the same thing with this building. Aber es ist dasselbe mit diesem Gebäude. Lord, we'll take the building. Ja, Herr, wir machen das mit dem Gebäude. We'll be a testimony in this city. Wir werden ein Zeugnis sein in dieser Stadt. If it doesn't hurt. Wenn es nicht wehtut. Sure, Lord. Ja, sicher. We would love to have this building and do everything we could with it. Ja, wir würden so gern dieses Gebäude haben und alles Mögliche damit machen. If it doesn't hurt. Wenn es nicht wehtut. But it hurts. Aber it hurts to give sacrificially. Es tut weh, einfach wirklich ein Opfer zu geben. And I want to thank all those who have. Und ich möchte allen danken, die das and gemacht haben schon. I'm praying for all those who haven't. Und ich bete für alle, die es noch nicht gemacht haben. So, Isaiah chapter 56. Also, Jesaja 65. Father, bless these words. 56. Bitte segne dieses Wort. In Jesus' name. In Jesu Namen. Amen. Amen. Let's look at verse 6. Schauen wir uns Vers 6 an. Also the foreigners who join themselves to the Lord. Und die Söhne der Fremde, die sich dem Herrn angeschlossen haben. To minister to him. Um ihm zu dienen. And to love the name of the Lord. Und den Namen des Herrn zu lieben. Think of all the unsaved people in this city. Denkt an all die ungeretteten Leute in dieser Stadt. Who will get saved this year? Die dieses Jahr errettet werden. Some of them will get saved through our testimony. Manche von ihnen werden durch unser Zeugnis errettet werden. Think of hundreds of teenagers that can come to the Lord. Und denkt an hunderte von Jugendlichen, die zum Herrn kommen. An awakening in Vienna. Eine Erweckung in Wien. That all of us Christians are praying for. Die für die alle von uns Christen beten. Foreigners who come and minister to the Lord. Ausländer, die kommen und dem Herrn dienen. To be his servants. Seine Diener zu sein. Everyone who keeps from profaning the Sabbath. Jeden, der den Sabbat bewahrt, ihn nicht zu entweihen. You cannot be a servant of the Lord. Du kannst nicht ein Diener des Herrn sein. A true servant if you profane the Sabbath. Ein wahrer Knecht, aber wenn du den Sabbat entweihst. God doesn't want to give us this building. Gott möchte uns nicht dieses Gebäude geben. If we profane the Sabbath. Wenn wir den Sabbat entweihen. And that means we leave our rest. Und das bedeutet, dass wir unsere Ruhe verlassen. That means we look to ourselves. Das bedeutet, dass wir uns auf uns selbst schauen. That means we strive. Das bedeutet, dass wir einfach kämpfen we in uns. Sweat. Dass wir schwitzen. In the spirit. Im Geist. We are struggling naturally. Wir kämpfen im Natürlichen. We are being religious. Wir sind religiös. We are not resting. Wir ruhen nicht. It's like some business people who don't rest. Das ist so wie Geschäftsleute, die sich nie ausrasten. They don't trust the Lord. Sie vertrauen dem Herrn nicht. To make the difference. Dass er den Unterschied macht. This is what the Sabbath was all about. Und darum geht's beim Sabbat. Look, relax. Schau her, entspann dich. Put your care in my hands. Gib deine Sorgen in meine Hand. I care for you. Ich sorge mich um dich. There is a rest for the people of God. Es gibt eine Ruhe für die Leute Gottes. Vers 7. Watch this. Schaut euch das an. Even those I will bring into my holy mountain. die werde ich zu meinem heiligen Berg bringen. And make them joyful in my house of prayer. Und sie erfreuen in meinem Bethaus. The Lord's house is a house of prayer. Das Haus des Herrn ist ein Haus zum Beten. When the Lord cast the or he cleansed the temple. Wie der Herr den Tempel gereinigt hat. He says, my father's house is called a house of prayer. Hat er gesagt, dass das Haus meines Vaters ist ein Haus des Gebetes. And that's this house. Und das ist dieses Haus. The house of the Lord is a house of prayer. Das Haus des Herrn ist ein Haus von Gebet. Even when we don't verbalize our prayers. Auch wenn wir unsere Gebete nicht verbalisieren. Look at the next part of the verse. Schaut euch den nächsten Teil des Verses an. Their burnt offerings and their sacrifices will be acceptable on my altar. Ihre Brandopfer und ihre Schlachtopfer sollen mir ein Wohlgefallen sein auf meinem Altar. For my house will be called a house of prayer for all the peoples. Denn mein Haus wird ein Bethaus genannt werden für alle Völker. Now I was thinking of that verse from last week. Und ich habe über diesen Vers von der letzten Woche nachgedacht. In 1 Kings chapter 8 verse 17. In 1. Könige 8 Vers 17. Don't turn there. Schlag das jetzt nicht auf. I'll just read it to you. Ich lese es euch einfach vor. This is Solomon. Hier spricht der Salomon. Now it was in the heart of my father David to build a house for the name of the Lord, the God of Israel. Nun lag es meinem Vater David am Herzen, dem Namen des Herrn, des Gottes Israel, ein Haus zu bauen. But the Lord said to my father David. Doch der Herr sprach zu meinem Vater David. Because it was in your heart to build a house for my name. Dass dir das am Herzen lag, meinem Namen ein Haus zu bauen. You did well because it was in your heart. Daran hast du gut getan, dass dir das am Herzen lag. I want you to listen to this from one. This is from one scholar. Und hört euch das an, das ist von einem Schriftgelehrten. Prayer is much more than the words of our lips. Gebet ist viel mehr als die Worte unserer Lippen. It is the desire of our hearts. Es ist der Wunsch oder das Verlangen unseres Herzens. And our hearts are constantly desiring before him. Und unsere Herzen sind ständig in Verlangen vor ihm. Even if we never speak a word. Auch wenn wir niemals ein Wort sprechen. And there's no place like the house of the Lord. Und es gibt keinen Ort, der so ist wie das Haus des Herrn. To be in the local church on Sunday. In der lokalen Gemeinde am Sonntag zu sein. To be with God's people. Mit den Leuten Gottes zu sein. Where the heart is stirred. Wo das Herz bewegt wird. Now in Psalm 27:4. Im Psalm 27:4. David said, "One thing have I desired." Sagt David, eine Sache habe ich mir gewünscht. And that will I seek after. Und nach dem werde ich suchen. To dwell in the house of the Lord all the days of my life. In dem Haus des Herrn alle Tage meines Lebens zu wohnen. And then in Psalm 37 verse 4. Und im Psalm 37 Vers 4. He writes this. Schreibt er das. Delight yourself in the Lord. Erfreue dich in dem Herrn. Which means to find great joy in the Lord. Das bedeutet, eine große Freude im Herrn zu finden. And he will give you the desires of your heart. Und er wird dir die Wünsche deines Herzens geben. We can see this two ways. Wir können das auf zwei Arten sehen. God will fulfill my heart's desire. Gott wird den Wunsch meines Herzens erfüllen. But also, aber auch, that God actually gives me my heart's desire. Dass Gott mir erst meinen Herzenswunsch gibt. He puts them in there. Er gibt diese Herzenswünsche in mein Herz hinein. Those desires originate with God. Diese Wünsche kommen von Gott. And in Romans chapter 8 verse 26. Und in Römer 8 Vers 26. The Holy Spirit is praying inside of us. Der Heilige Geist betet in uns. We can't hear him. Wir können ihn nicht hören. But he's praying with groanings that cannot come to the surface. Aber er betet mit Worten, die nicht zur Oberfläche kommen. It's inside. Es ist innen drinnen. It's the desire of God inside of us. Es ist der Wunsch Gottes in uns drinnen. And the Lord is bringing us to the house of prayer. Und der Herr bringt uns zum Haus des Gebets. So that we can have joy. Damit wir Freude haben können. And that joy. Und diese Freude comes because we are so confident in our prayer. kommt, weil wir so zuversichtlich in unsere Gebete sind. Not because of the power of our prayer, nicht wegen der Kraft unserer Gebete, but because of the nature of the one who is listening to our prayers. Sondern wegen der Natur desjenigen, der unseren Gebeten zuhört. So turn with me to Luke chapter 18. Also schlag bitte Lukas 18 auf. We want to go over a parable that the Lord gave. Und wir wollen jetzt eine Parabel uns ansehen, die der Herr gegeben hat. You know, we can only squeeze the lemons so much. Wir können die Zitronen nur so weit auspressen. And that's with us. Und so ist das bei uns. We can give until it hurts. Wir können geben, bis es weh tut. And then we can give a little more. Und dann können wir noch ein bisschen and mehr that's geben. It. Und dann ist es das. And the rest is God's. Und der Rest ist in den Händen and Gottes. Like we said last week. Und wie wir letzte Woche gesagt haben. God wants to give us so much. Gott möchte uns so viel geben. But God will not give us something. Aber Gott wird uns nicht etwas geben. That doesn't cost us something. Das uns nicht auch etwas kostet. And I'm very, very blessed. Und ich bin sehr, sehr gesegnet. I wouldn't say surprised. Ich würde jetzt nicht sagen überrascht. At the giving, but I'm so blessed. Dass ich überrascht bin über das Geben, aber ich because bin so gesegnet davon. We are a very giving church. Weil wir sind eine sehr gebende Gemeinde. I would like to motivate us tonight. Und ich würde uns gern motivieren heute. From a position of rest. Aus einer Position der Ruhe. That we would take this next week and especially pray. Dass wir diese nächste Woche nehmen und besonders beten. For this building. Für dieses Gebäude. And pray that God would do what God has planned to do. Und beten, dass Gott das tut, was er geplant hat, was and er tun möchte. Anything that might be holding it back. Und alles, was das vielleicht zurückhaltet, that would be released, dass das freigesetzt wird, that God would have his way. Dass Gott einfach seinen Plan machen kann. Now, Luke chapter 18, Lukas 18, verse 1. Vers 1. Now he was telling them a parable to show that at all times they ought to pray and not lose heart. Er sagte ihnen aber auch ein Gleichnis dafür, dass sie allezeit beten und nicht ermatten sollten. When do we lose heart in prayer? Wann ermatten wir in Gebet? When we have no more expectation. Wenn wir keine Erwartung mehr haben. We've lost our joy. Wir haben unsere Freude verloren. Joy comes from confidence. Freude kommt von Zuversicht. That I just have this expectation. Dass ich einfach diese Erwartung habe, that the answer to my prayer is coming. Dass die Antwort zu meinem Gebet auf dem Weg ist. God wants us to have this confidence. Und Gott möchte, dass wir diese Zuversicht haben. He doesn't want us to faint. Er möchte nicht, dass wir ermatten. Look at verse 2. Vers 2. In a certain city there was a judge who did not fear God and did not respect man. Es war ein Richter in einer Stadt, der Gott nicht fürchtete und vor keinem Menschen sich scheute. There was a widow in that city. Es war aber eine Witwe in jener Stadt. And she kept coming to him saying, und sie kam zu ihm und sprach, now in my Bible it says, give me legal protection from my opponent. Schaffe mir Recht gegenüber meinem Widersacher. What does the King James say? Anybody have a King James? Give me justice, right? Avenge me, right? Avenge me of my adversary, right? Also verschaffe mir Recht. Avenge me. What's the word avenge in German? Avenge. When you're angry and you avenge somebody. Okay, it's not in German. Okay, let's go back to the text. Give me, you don't have avenge, to avenge yourself? Avenge? Avenge. Oh, never mind. Let's go back to the text. Give me my legal protection. Gib mir meinen rechtlichen Schutz. From my opponent. Von meinem Widersacher. For a while he was unwilling. Eine Zeit lang wollte er nicht. But afterward he said to himself. Danach aber sprach er bei sich selbst. Even though I do not fear God. Wenn ich auch Gott nicht fürchte, nor respect man, und vor keinem Menschen mich scheue, yet because this widow bothers me, so will ich doch, weil diese Witwe mir Mühe macht, I will give her legal protection, ihr Recht verschaffen. Otherwise, her continually coming, she will wear me out. damit sie nicht am Ende komme und mir ins Gesicht fahre. And the Lord said, der Herr sprach, hear what the unrighteous judge said. Hört, was der ungerechte Richter sagt. Now, will not God bring about justice for his elect? Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, who cry to him day and night, die Tag und Nacht zu ihm schreien, will he delay long over them? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? I tell you that he will bring about justice for them quickly. Ich sage euch, dass er ihr Recht ohne Verzug ausführen wird. However, when the Son of Man comes, will he find faith at Lebgasse 34? Doch wird wohl der Sohn des Menschen, wenn er kommt, den Glauben in der Lebgasse 34 finden? Yeah. Will he find faith on the earth? Wird er Glauben auf der Erde finden? What does it mean that the Lord finds faith? Was bedeutet das, dass der Herr Glauben findet? Because in James chapter 2 even the demons believe. Weil in Jakobus Kapitel 2 steht, dass sogar die Dämonen glauben. Faith always implies that we trust the word of the Lord. Glaube impliziert immer, dass wir dem Wort des Herrn glauben. It is not just I believe. Oder ihm das Vertrauen. Das heißt nicht nur, dass wir einfach glauben. I believe there's a God. Ich glaube, dass es einen Gott gibt. No, I trust in what God says. Nein, sondern ich vertraue auf das, was Gott sagt. That's faith. Das ist Glaube. Hebrews 11:1. Hebräer 11:1. In the Amplified Version. In der erweiterten Version. Faith is the title deed. Glaube ist die Besitzerurkunde. It's the title deed. Besitzurkunde. God's word is a title deed. Gottes Wort ist eine Besitzurkunde. What God says, was Gott sagt, we can possess by faith. Das können wir besitzen im Glauben. Now, it's interesting here. Es ist interessant hier, that the Lord is showing us the worst case scenario. Dass der Herr uns ein Szenario vorspielt, das das Schlechteste ist, was man sich vorstellen kann. God is not the unjust judge. Und Gott ist nicht dieser ungerechte Richter. We are not widows. Und wir sind auch keine Witwen. But this is the worst case scenario. Aber das ist dieses Szenario, das am schlechtesten aussieht. And in this scenario, und in dieser Szenario, legal protection has its way. Findet es der rechtliche Schutz seinen Weg. Four times this Greek word comes up. Viermal kommt dieses griechische Wort vor. And it's ek dikeo. Das ist ek dikeo. It's a right. Ein Recht. It's justice. Gerechtigkeit. Supporting a person's right. Das Recht eines Menschen zu unterstützen. And what the Lord is showing here, und was der Herr hier zeigt, that if we have a right, dass wenn wir ein Recht haben, even in the worst case scenario, sogar in einer Situation, die am schlechtesten aussieht, it still has awesome power. Dann hat es noch immer unglaubliche Macht. Exodus 22:22. 2. Mose 22:22. The widows were protected by the law of Moses. Die Witwen wurden durch das Gesetz Mose beschützt. And this widow, und diese Witwe, widows were normally they normally had no moral authority in the culture. Witwen hatten normalerweise keine moralische Autorität in der Gesellschaft. They couldn't just walk in there. Sie konnten nicht einfach da reingehen. Because of their presence. Wegen ihrer Gegenwart. First of all, in that culture she was a woman. Also erstens einmal in dieser Kultur, dass sie war eine Frau. Second, she was a widow. Und zweitens eine Witwe. And maybe thirdly, she was elderly. Und drittens vielleicht war sie schon älter. She had no presence. Sie hat einfach keine Gegenwart. To walk in there. Dass sie da einfach hereinkommt. And impress this man. Und diesen Mann beeindrucken kann. But she did have a right. Aber sie hatte ein Recht. And she approached an unrighteous judge. Und sie hat einen ungerechten Richter ist zu ihm hingegangen. Probably sitting in some tent. Der wahrscheinlich in irgendeinem Zelt gesessen ist. Judging the providence. Und dieses Gebiet gerichtet hat. Wealthy. Der sehr wohlhabend war. Taking bribes. Und der einfach Bestechungen angenommen hat. No fear of God. Keine Furcht vor Gott. No respect for men. Kein Respekt vor Menschen. I want a bribe. Ich möchte eine Bestechung. Also ich möchte What do you Geld. Got for me? Was hast du für mich? And I'll let you off. Und dann lasse ich dich in Ruhe. Wow, you're a cruel man, Judge. Du bist ein grausamer Mensch, Richter. Yeah. Ja. It's the only way you get ahead in life. Das ist die einzige Art, wie man es zu etwas bringt im Leben. Life is cruel. Das Leben ist yes. grausam. And ja. I judge this land. Und ich bin der Richter über dieses Land. With an iron staff. Mit einem eisernen Stab. It may not be a straight staff, but I rule the land. Es ist vielleicht kein gerader Stab, aber ich regiere das Land. Mr. Judge. Herr Richter. I'm an old lady, I'm a widow. Ich bin eine alte Frau und ich bin eine Witwe. Was willst du? I want protection. Ich möchte Schutz. You got any money? Hast du Geld? No. Nein. But I'm protected by the law, Exodus 22:22. Aber ich bin beschützt vom Gesetz in 2. Mose 22:22. Get out of here. Verschwinde. I don't have time for this. Get out of here. Get her out of here. Ich habe keine Zeit für sowas. Verschwinde. Come on, get her out of here. Bringt sie einfach raus. Ich habe für sowas keine Zeit. I'm back. Ich bin wieder da. I gotta write Exodus 22:22. Ich habe ein Recht. In 2. Mose 22:22. Can you guys get her out of here? Könnt ihr Männer sie bitte rausbringen? I'm back. Ich bin wieder da. Exodus, yeah. 22:22. Ja, I know the verse. Schon 2. Mose 22:22. Will you take her off to the other side of the city and just leave her there somewhere? Bringt ihr diese Frau bitte auf die andere Seite der Stadt und lasst sie dort. I'm back. Ich bin wieder da. I got a legal right here. Ich habe da ein legales Recht it's hier. Yeah. Exodus 22:22. I know. Ich weiß. Look, lady. Schau mal her. You're driving me crazy, okay? Du machst mich verrückt. I don't have time for this. Ich habe keine Zeit für sowas. I have a right. Ich habe ein Recht. And she was driving him crazy. Sie hat ihn wahnsinnig gemacht. And he said to himself. Und hat sich selbst gesagt. This woman will drive me crazy. Diese Frau bringt mich zum Wahnsinn. Give her legal right. Gebt ihr ihr Recht. And they gave it to her. Und das haben sie gemacht. And the Lord said, "Do you see what this man did?" Und der Herr sagt, habt ihr gesehen, was dieser Mann gemacht hat? In the worst case scenario. In der schlechtesten Situation. He gave this woman her right. Er hat dieser Frau ihr Recht gegeben. Now swing it to the other side. Und jetzt schaut mal auf die ganz andere Seite. What about in the best case scenario? Was ist in der besten Situation? A righteous judge? Ein gerechter Richter? How about a savior? Wie wär's mit einem Retter? How about an eternal king? Wie wär's mit einem ewigen König? How about my heavenly Father? Wie wär's mit meinem himmlischen Vater? How about if I have to come before him? Was ist, wenn ich vor ihn kommen muss? And I am his daughter. Und ich bin seine Tochter. I am his son. Ich bin sein Sohn. This is the best case scenario. Das ist die beste Situation, die man sich vorstellen kann. I'm thinking of a story right now. I'm not sure if it fits. Ich denke gerade an eine Geschichte und ich bin nicht sicher, ob sie dazu passt. Maybe it fits. Vielleicht. When I was 17 years old, me and Pastor Matt, we were going to the bar. Also wie ich 17 Jahre alt war, sind Pastor Matt und ich zur Bar gegangen. But you had to be 18 years old. Aber man musste 18 sein. I only went because he took me there. Also ich bin nur hingegangen, weil er mich da mitgenommen hat. Anyway, my father had his 50th birthday. Also out for the lightning. Mein It's Vater true, hatte gerade seinen 50. Geburtstag. My father had his 50th birthday and he had this huge party. Und er hatte diese große Party. And the strangest thing was he had a bartender. Und das komischste war, dass er so einen Barkeeper dort hatte. And it was the same barkeeper from the bar. Und das war derselbe, den ich von der Bar gekannt habe. And I went up to the bar to get something. Und ich bin dann zur Bar gegangen und habe mir was geholt. I was playing it safe, like a Coke. Also ich habe schon das auf sicher gemacht und habe meinen Cola bestellt. Still 17. Also ich war erst 17. And my father walks up next to me. Und mein Vater kommt da zu mir. And the bartender says to my father, und dieser Barkeeper hat zu meinem Vater gesagt, is this your son? Ist das dein Sohn? He says, yes. Und er sagt, ja. He says, how old is your son? Wie alt ist dein Sohn? And I went, oh man. Und ich habe gedacht, I looked at my dad. Ich habe meinen Vater angeschaut. And my dad looked over at me. Und mein Vater hat mich angeschaut. Very relaxed. Ganz entspannt. He looked at the barkeeper. Und dann schaut er den Barkeeper an. And he says, he's 18. Why do you ask? Und er hat gesagt, er ist 18. Warum fragst du? And he said, oh, just asking. Und er sagt, na, ich frag nur. And I went, oh, Dad, man, thanks. Oh, danke, Papa. But he gave me that second look. Und dann hat er mir diesen zweiten Blick gegeben. I'll deal with you at home. Zu Hause sprechen wir dann. But there's something about a dad-son relationship. Aber da ist etwas an so einer Beziehung von Vater und Sohn. You know, it's in the family. Das ist in der Familie. And when we come before God, und wenn wir vor Gott treten, we as his sons and daughters have a legal right. Wir als seine Söhne und Töchter haben ein Recht. And that legal right is the promises of God. Und dieses Recht, das sind die Verheißungen Gottes. And I want to read you one in John chapter 14. Und ich möchte gerne einen lesen in Johannes 14. I'm sorry, John chapter 16, verse 24. Entschuldigung, Johannes 16, Vers 24. When we go to God in prayer, wenn wir zu Gott im Gebet kommen, it's not a matter of how much time we spend there. Geht nicht darum, wie viel Zeit du da verbringst. It can be seconds. Das können auch nur Sekunden just sein. A moment. Einfach ein Moment. When the Lord raised Lazarus from the dead, it was just about 12 seconds. Wie der Herr den Lazarus von Toten auferweckt hat, waren das vielleicht 12 Sekunden. Read how long he prayed in John chapter 11. Und lest, wie lange er gebetet hat in Johannes 11. One of the greatest miracles in the Bible. Eins der größten Wunder in der Bibel. And listen to this promise here in John 16:24. Und schaut euch diese Verheißung an in Johannes 16:24. Until now you have asked for nothing in my name. Bis jetzt habt ihr für nichts in meinem Namen gebetet. Ask and you will receive. Bittet und ihr werdet empfangen. Why? Warum? So that your joy may be made full. Damit eure Freude völlig sei. Where does our joy come from? Woher kommt unsere Freude? It comes from the confidence that God hears our prayers. Es kommt von der Zuversicht, dass Gott unsere Gebete hört. God brings us to the house of prayer with joy. Gott bringt uns zum Haus des Gebetes mit Freude. God wants to bless his people. Gott möchte seine Leute segnen. God has put desires in our hearts. Gott hat Wünsche in unsere Herzen gelegt. David had a desire in his heart to build a house for the Lord. Und David hat einen Wunsch in seinem Herzen, ein Haus für den Herrn zu bauen. One thing he desired. Eine Sache hat er sich gewünscht. To dwell in the house of the Lord all the days of his life. In dem Haus des Herrn zu wohnen, alle seine Tage. It was burning. Es hat gebrannt in seinem Herzen. And then Solomon built it. Und dann hat Salomon den Tempel gebaut. But David did the preparation. Aber David hat die Vorbereitungen gemacht. And God said to Solomon, it was good that it was in your father's house. Und Gott, in your father's heart. Gott hat zu Salomon gesagt, es war gut, dass es in dem Herzen deines Vaters war. It was good. Es war gut. That thing burned in his heart. Dass diese Sache in seinem Herzen gebrannt hat. There's things that burn in our hearts. Es gibt Dinge, die in unseren Herzen brennen. And when it burns in the heart, it's a prayer unto God. Und wenn es im Herzen brennt, dann ist es ein Gebet zu Gott. Right now many hearts are burning. Und jetzt in dem Moment brennen viele Herzen. And this goes to the Lord as prayer. Und das geht zum Herrn als Gebet. God hears it. Gott hört das. He's our Father. Er ist unser Vater. He's not playing games with us as an unjust judge. Er spielt nicht Spiele mit uns als ein ungerechter Richter. This is the devil's projection. Das ist die Projektion vom Teufel. The devil wants to say, you are a widow. Der Teufel möchte sagen, du bist eine Witwe. With no rights. Mit keinen Rechten. This is how you are. So bist du. You want a building? Du möchtest ein Gebäude. Oh, I know all about God. Ich kenne Gott. It's going to be pulling teeth out of God's mouth. Das wird so wie Zähne reißen aus Gottes Mund sein. Oh, it's going to be hard. Das wird sehr schwer. Yeah. Listen to me, I know all about God. Hört mir zu, ich weiß alles über Gott. Oh, he's a tough one. Er ist ein ganz harter. Oh, yeah. No respect for people. Kein Respekt für makes Leute. Makes everything so difficult. Er macht alles nur schwer. But as we heard today, aber so wie wir heute gehört in the haben, song, im Lied, God is always on time. Gott kommt immer zur rechten Zeit. How does it go? Wie geht's? He's an on-time God. Yes, he is. Er ist ein pünktlicher Gott. Right? Ja, das ist er. He doesn't come in our time, but he comes in his time. Er kommt nicht zu unserer Zeit, aber zu seiner Zeit. And it's the perfect time. Und es ist die perfekte Zeit. And we were happy in this building. Und wir waren froh in diesem Gebäude. But suddenly the dance school downstairs moves out. Aber plötzlich ist diese Tanzschule unten ausgezogen. And we have one opportunity to buy this building. Und wir haben eine Möglichkeit, dieses Gebäude zu kaufen. Before they put a grocery store downstairs or something like that. Bevor sie da jetzt ein Lebensmittelgeschäft oder so etwas unten hinein. And it's right before us. Und die liegt vor uns. We were not seeking it. Wir haben es nicht gesucht. God put it before us. Gott hat uns das vorgelegt. And suddenly our hearts are burning. Und plötzlich brennen unsere Herzen. Wow, to have this whole house. Dieses ganze Haus zu haben. In the name of the Lord. Im Namen des Herrn. To have teenagers and everything possible. Jugendliche und alles Mögliche dazu haben. Maybe even build 2-3 more stories or one or two more upstairs. Vielleicht noch ein oder zwei Etagen draufzubauen. But you know the wonderful thing. Aber das, die wunderbare Sache, that God hears our prayer. Dass Gott unsere Gebete hört. And I would like to invite you to pray this week. Und ich würde euch gerne einladen, diese Woche zu beten. Let's just take our desire before our heavenly Father. Lasst uns einfach unsere Wünsche vor unseren himmlischen Vater bringen. We are not widows. Wir sind keine Witwen. We are sons and daughters. Wir sind Söhne und Töchter. God is not a judge. Gott ist kein Richter. He's a heavenly Father. Sondern ein himmlischer Vater. And he doesn't get upset when we come. Und er regt sich nicht auf, wenn wir kommen. It doesn't bother him. Es stört ihn nicht. Dad, Father, Vater, what do you want? Was willst du? Why do they keep praying to me? Warum beten die dauernd? Gabriel, can you do something about this? Gabriel, kannst du nicht irgendwas machen? It's driving me crazy. Das macht mich wahnsinnig. Lebgasse 34 is giving me a black eye in the Greek. Die geben mir ein blaues Auge im Griechischen. They're bothering me. Sie stören mich. What are they doing down there? Was machen die da? Why do they want this building? Warum wollen die unbedingt dieses Gebäude? Why do they want to bring glory to my name? Warum wollen sie Herrlichkeit zu meinem Namen bringen? I have enough glory. Ich habe schon genug Herrlichkeit. I just need peace. Ich brauche einfach nur Frieden. Peace. Frieden. I mean, God needs peace too. Gott braucht auch Ruhe und Frieden. What do they think I am? Almighty or something? Was glauben die, dass ich bin? Allmächtig oder was? All-knowing? Allwissend? Boy. God's not like that. Aber Gott ist nicht so. God loves when we come to him. Gott liebt es, wenn wir zu ihm kommen. He loves when we pray to him. Er liebt es, wenn wir zu ihm beten. My house, mein Haus, shall be called a house of preaching. Soll ein Haus des Predigens sein? No. Nein. It shall be called the house of serving. Es soll genannt werden ein Haus des Dienens. No. Auch nicht. It shall be called the house of praise. Es soll genannt werden das Haus des Lobpreises. No. Nein. No. It shall be called the house of missions. Es soll genannt werden das Haus der Mission. No. The house of evangelism. Das Haus der Evangelisation. No. Nein. It shall be called. Es soll genannt werden of prayer. Das Haus des Gebets. This is where my children come. Das ist der Ort, wo meine Kinder kommen. And I look on their hearts. Und ich schaue auf ihre Herzen. And their heart's desires come before me as an incense. Und ihre Herzenswünsche kommen wie ein Geruch vor and mich. In 1 Samuel 16:7. Und in 1. Samuel 16:7. I see the heart. Ich sehe das Herz. Isn't this wonderful? Ist das nicht wunderbar? We are relaxed. Wir sind entspannt. We don't profane the Sabbath. Wir entweihen nicht den Sabbat. You know, we squeeze the lemon, it hurts. Wir drücken die Zitrone aus und es tut ein bisschen weh. We do what we can do. Wir tun, was wir tun können. All we do is ask God, what's my part? Alles, was wir tun, ist einfach Gott zu fragen, was ist mein Anteil? We leave the rest to God. Und wir überlassen den Rest Gott. Anything else is profaning the Sabbath. Alles andere ist den Sabbat entweihen. Anything else robs us of joy. Und alles andere beraubt uns der Freude. God wants this whole building project to be joy. Und Gott möchte, dass dieses ganze Gebäudeprojekt einfach Freude ist. And I just want to close with Psalm 21. Und ich möchte jetzt abschließen mit Psalm 21. I'm just going to read it. Und ich werde es einfach nur lesen. You can turn there if you want to read it with me. Ihr könnt da aufschlagen, wenn ihr das mitlesen and wollt. Then we'll close. Und dann schließen wir. It says this in verse 1. Es steht da. May the Lord answer you in the day of trouble. Psalm 20, verse 1. Oh, 20, okay. Psalm 20, Vers 1. Der Herr erhöre dich am Tag der Drangsal. May the name of the God of Jacob set you securely on high. Der Name des Gottes Jakobs mache dich unangreifbar. May he send you help from the sanctuary and support you from Zion. Er sende dir Hilfe aus dem Heiligtum und von Zion aus unterstütze er dich. May he remember all your meal offerings. Er gedenke alle deiner Speiseopfer. For us the sacrifice of praise. Und dein Brandopfer. Now for us, für uns ist es das the sacrifice of praise. Der Opfer unseres Lobpreises. In Hebrews 13. In Hebräer 13. The praise of our lips. Der Lobpreis unserer Lippen. And find your burnt offering acceptable. Und dein Brandopfer wolle er annehmen. Now watch verse 4. Vers 5 in Deutsch. May he grant you your heart's desire. Er gebe dir nach deinem Herzen. And fulfill all your counsel. Und alle deine Pläne erfülle er. We will sing for joy over your victory. Jubeln wollen wir über dein Heil. And in the name of our God, we will set up our banners. Im Namen unseres Gottes das Panier erheben. May the Lord fulfill all your petitions. Der Herr erfülle alle deine Bitten. These are exciting days. Das sind aufregende Tage. Would you pray with me this week? Würdet ihr mit mir beten diese Woche? Just prayers throughout the day. Einfach Gebete durch den Tag. Oh Lord, o Herr, we look to you. Wir schauen zu dir. Oh Lord, this is for your glory. O Herr, das ist für deine Herrlichkeit. Oh Lord, release the windows of heaven. O Herr, öffne die Fenster des Himmels. To us. Zu uns. And have your will in our lives. Und habe deinen Willen in unserem Leben. Father, we thank you tonight. Vater, wir danken dir. For this time. Für diese Zeit. Thank you for this opportunity. Danke für diese Möglichkeit. We look to you. Wir schauen zu dir. Together as a church. Gemeinsam als Gemeinde. Each one. Jeder von uns. Is so important. Ist so wichtig. From the youngest to the oldest. Vom jüngsten zum ältesten. From the poorest to the richest. Vom ärmsten zum reichsten. Everyone counts. Jeder zählt. Because everyone's heart is before you. Weil jedes Menschenherz ist vor dir. And Father, maybe it's the poorest and the youngest. Und vielleicht ist es der Ärmste und der Jüngste. Whose hearts are so broken before you. Deren Herzen so gebrochen sind vor dir. For this building. Für dieses Gebäude. Oh Lord, we thank you tonight. O Herr, wir danken dir. You see our hearts. Du siehst unsere Herzen. We love you, Lord. Wir lieben dich, Herr. We thank you. Wir danken dir.